So, einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home Giro Spezial. Heute am Samstag, den 21. Mai mit der 14. Etappe vom Giro d'Italia. Was für ein Tag. Die Etappe heute wurde von vielen schon als die Königsetappe auserkoren und mit Sicherheit ist es eine der Etappen, die einiges zu bieten haben. Ich würde sie aber auch durchaus in einen Kontext setzen wollen, nämlich mit der Etappe von gestern und mit der Etappe von morgen, also dem Zeitfahren. Ich glaube, das macht nur Sinn. Also ich glaube, diese drei Etappen zusammen ist so eine Art Herzstück des Giros und was sich da heute ereignet hat. Das mag vielleicht auch schon in gewisser Hinsicht entscheidend sein. Andererseits sind Sachen passiert, die auch durchaus Hoffnung geben, dass es weiterhin spannend bleibt. Also es ist sowohl das eine als auch das andere. Fangen wir mal ein bisschen an so mit der Streckenführung heute. Ging relativ flach los, aber dann kam mit dem Passo Porto. Heute möchte ich mich direkt vorab entschuldigen für die vielen falsch ausgesprochenen Namen und so weiter. Passo Pordoi, dann das Sellerjoch, bekannt aus der Sellerrunde, die ganzen Hobbyfahrer werden es kennen. Dann das Gröntnerjoch oder der Passo Gardena, dann der Passo Campolonio, nicht Campagnolo, sondern Campolongo und Passo Giau, nicht der höchste Pass heute, aber mit Sicherheit der, wie sich hinterher herausstellte, entscheidende und schwerste. Und dann am Ende noch der Passo Valparola und am Ende noch ein kleiner, nicht kategorisierter Berg. Und es hat heute relativ lange gedauert, bis es die entscheidende Gruppe gab. Also es war um die 50 Kilometer, glaube ich, bis ich endlich dann die Gruppe gefunden hatte. Und es war jetzt nicht wie sonst in der Vergangenheit auch oft so ein kleines Grüppchen, sondern es waren direkt 35, 37 Fahrer, die sich abgesetzt haben. Natürlich die üblichen Verdächtigen bezüglich der Bergpunkte wie Cunego zum Beispiel, aber auch Nicolas Roach war dabei, Christian Knees, Ulissi, der eine Zeit lang durch seine zwei Siege ja auch in der Gesamtwertung relativ weit vorne anzusiedeln war und der auch im sogenannten virtuellen rosa Trikot gefahren ist. Also das Gruppe hat sich abgesetzt. Raus heute, muss man vielleicht auch unschönerweise sagen, Demar, der französische Sprinter, Matthias Brändle, ehemaliger Stundenweltrekordhalter, Patrick Rätsch leider raus und als einer der ehemaligen oder zu den Leuten, die zumindest zum sehr, sehr erweiterten Favoritenkreis gehörten und der auch beim Giro schon mal triumphierte, Rainer Hesjedal, auch raus. Unterschiedliche Gründe, aber die sind alle nicht mehr dabei. Diese 35 Personengruppe, wie so oft, fiel dann so langsam peu à peu, fielen die Fahrer hinten raus, die vielleicht für ihre Mitfahrer da ein bisschen Arbeit gemacht haben oder. Hinten machte die ganze Zeit natürlich Movistar das Tempo, um den Abstand jetzt nicht zu groß werden zu lassen. Astana lag einfach hinten drauf und hat sich mal ausgeruht ein bisschen. Irgendwann ging dann aus diesem 35er Feld oder das dann schon reduzierte Feld Ruben Plaza, der 35-Jährige, der jetzt mittlerweile bei Orica Green Edge seinen Vertrag hat. Und der setzte sich ab, attackierte und war auch eine ganze Zeit sehr, sehr gut unterwegs. Also nicht, dass jetzt, das war noch relativ am Anfang und, oder nicht am Anfang, so zum mittleren Teil. Und er hielt auch bis zum Giau seine Pole Position, seine Position an der Front, also führte das Rennen an. Dahinter dann eine kleinere Gruppe mit zum Beispiel Cunego, der dabei war. Und noch andere, die ihm verfolgten. Aber das sollte eigentlich auch am Ende spielte das keine große Rolle mehr. Das war so Geplänkel. Viel wichtiger war, was ist hinten los. Als es in den Giau, vielleicht so ein paar Werte zum Giau, 10 Kilometer lang, dann im Schnitt etwa 9,5% Durchschnittssteigung, aber auch so Passagen mit 14% und das sollte so der Scharfrichter des Tages werden, wenn man es so nennen mag. Just am Giau, wie als wenn man es vorher geplant hätte, was ja auch der Fall war, schlug dann Astana mal sich selber vor, ja, jetzt könnten wir mal attackieren. Und Nibali spannte seine Leute an und ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt dachte ich schon so, huiuiui, was passiert da jetzt? Und es war dann wirklich so, dass relativ schnell, also Astana fuhr dann irgendwann mit 4 Leuten vorne an der Spitze. Und Plaza fuhr vorne mit und hinter sich die Fahrer Atapuma, ich glaube ein Südamerikaner auf jeden Fall, und Suizu, wo ich hoffe, dass ich es nur ansatzweise richtig ausgesprochen habe. Die 3 fuhren vorab sozusagen, irgendwann wurde Plaza auch eingeholt von den beiden und die 3 fuhren sozusagen zusammen. Hinten war es so, dass dieses Feld der Favoriten sich immer mehr lichtete, irgendwann fiel auch kurz vor Passhöhe Amador hinten raus, also der derzeitige Träger des Rosentrikots und Valverdes potenzieller Edelhelfer oder bester Helfer in dieser Situation zumindestens. Michel Scarponi machte dann relativ viel Druck und irgendwann war es dann halt so darum geschehen, Amador fiel raus und in der Gruppe um Nibali und Valverde waren dann noch Scarponi dabei, Uran, Dombrovski, Chavez, Sakharin, Maika, leider spreche ich ihn wahrscheinlich aus, Krojcevic und Pozzovivo. Das war so die Gruppe der Favoriten. Und ja, es zwischen dieser Dreiergruppe am Anfang und der Favoritengruppe waren auch immer wieder kleinste, vereinzelte, versprengte Gruppen, wie man so schön sagt, von den 35 am Anfang vorgefahrenen. Und ja, als man dann über die Passhöhe war, war es eigentlich wie auch gestern. Amador bewies, dass er wirklich ein unfassbarer Abfahrer ist, der Costa Ricaner fuhr wirklich wieder auf und war halt irgendwann wieder zurück. Dann stand man quasi davor, dass man nur noch den Valparola fahren musste. Und ja, wie soll man sagen? Es ging dann so weiter, dass auf einmal Nibali attackierte. Das führte dazu, dass Amador und diesmal auch Valverde nicht mehr mithalten konnten. Also Valverde und Amador fielen hinten raus sozusagen. Und man kann vielleicht an dieser Stelle schon vorweggreifen, sie kamen auch nicht mehr ran an die Gruppe. Also es war dann, Chris wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr bedauern, aber es war sozusagen geschehen um Valverde und Amador. Sie sind am Ende nicht mal in die Top 10 gekommen des heutigen Tages. Valverde ist 11. geworden mit 3 Minuten Rückstand. Und nun ja, das ist jetzt sehr bedauerlich. Und ich würde mir wünschen, dass er nochmal irgendwie so einen Husarenritt irgendwann anzettelt. Ich meine, der Glaube fehlt mir alleine. Aber wünschen würde ich es ihm sehr. Ich möchte gerne, dass er nochmal zurückkommt. Aber mit diesem Rückstand von 3 Minuten, das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schwer. Okay, die 2 waren sozusagen raus aus dem Rennen. Und dann kam die für mich große Überraschung. Ich dachte jetzt, diese Favoritengruppe fährt jetzt relativ zügig gemeinsam hoch. Aber dann kamen so die ersten Attacken. Erst attackierte natürlich, wie eben erwähnt, Nibali, um Amador und Valverde zu distanzieren. Und dann kam sozusagen eine Konterattacke. Und dort setzte sich dann der Holländer Krojcevic, ich habe mehrere YouTube-Videos gehört und ich kann es immer noch nicht aussprechen, Krojcevic, setzte sich ab. Er attackierte und Chavez konnte mitgehen und Nibali war distanziert, konnte nicht mehr das Tempo mithalten. Und so war es denn, dass Krojcevic, der nur 2 Sekunden auch hinter Nibali lag, immer weiter attackierte und mit Chavez im Gepäck sozusagen weiter nach vorne fuhr. In der Valverde und Amador fuhren hinten die ganze Zeit ihr Tempo und ja, die wurden dann immer peu à peu weiter distanziert. Es kam wieder eine Abfahrt, aber im Grunde genommen änderte sich an dieser Gesamtkonstellation nicht mehr viel. Vorne Atapuma und Atapuma hatte vorne attackiert und da hatte Suizu und Plaza abgeschüttelt. Und es war dann irgendwann so, dass Krojcevic und Chavez auf ihn auffuhren. Es war immer so ein bisschen, dass dieser Abstand weniger wurde, mal mehr wurde, mal weniger. Und Breitler war noch dazwischen, Georg Breitler, der Österreicher, der sich auch bei vorne Bartampur aufhielt. Aber es war am Ende so, dass Chavez, der mit Kreuzwick losgefahren war, sich die Etappe holte. Leider, es tat mir ein bisschen leid, als man es, wie man es gesehen hat, dass Atapuma, mein Gott, vom BMC, nicht für seinen Mut und seinen Wagemut und für seine Leistung belohnt wurde. Also er hat relativ viel gearbeitet, er fuhr viel von vorne und das tut mir dann immer so ein bisschen leid, wenn so ein Fahrer ist, dann nicht sozusagen, wenn es nicht belohnt wird. Aber für den Wagemut und aus der Favoritengruppe sich nach vorne kämpfen, das ist ja auch etwas, was belohnt werden muss. Und deswegen Chavez von Orica Green Age und Kreuzwick vom Team Lotto auf Platz 1 und 2, dann Breitler, der Österreicher vor Atapuma, dann schon Nibali und ja, dann kam Suizu, Zakarin, Maika, Uran, Pozzo Vivo, um die Top 10 zu nennen, auf Platz 11 dann Valverde mit 3 Minuten Rückstand in der Gruppe von Pozzo Vivo auch. Was macht das für die Gesamtwertung aus, ist jetzt die große, große, große Frage. Es sieht jetzt so aus, dass der Holländer damit mit seinem zweiten Platz auch in das rosa Trikot gefahren ist. Kreuzwick vom Team Lotto, also wahrscheinlich der bisher erfolgreichste Tag in seiner Fahrradfahrerkarriere. Letztes Jahr war er, glaube ich, so 7., 8. ungefähr beim Giro. Und ist jetzt im rosa Trikot. 41 Sekunden von Nibali, auf dem 3. Platz Chavez. 4. Platz Valverde mit 3,06 Rückstand schon und Amador mit 3,06. Maika, Zakarin, Uran, Suizo und Vogelsang dann auf den weiteren Plätzen. Die Frage ist jetzt, wie wird es weitergehen? Wird Valverde nochmal diese 3 Minuten Rückstand oder die 2,20 auf Nibali einholen können? Ich bin da eher skeptisch. Er ist ja nicht so der Fahrer, der das Heft gerne in die Hand nimmt. Und da muss man ihm jetzt wahrscheinlich schon sehr, sehr gut zureden. Nibali hat jetzt seinen Verlust in Grenzen gehalten. 40 Sekunden, das ist jetzt etwas, das ich ihm durchaus zutraue, wieder rauszuholen. Chavez 1,30 auf Kreuzwick und 50 Sekunden auf Nibali. Das ist zumindest auch eine weitere Farbe im Rennen. Und ich bin gespannt. Also zwischen Platz 1 und Platz 8 sind es 5 Minuten. Da kann wirklich immer noch was passieren. Wie wahrscheinlich es ist, dass es steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber ich freue mich sehr auf das Zeitfahren. So, es ist jetzt eine viel längere Folge geworden, als wir geplant haben. Ich habe wahrscheinlich viele Namen falsch ausgesprochen und hoffe, ihr seht es mir nach. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr jetzt wenigstens ein bisschen informiert seid, falls ihr heute das schöne Wetter genutzt habt und selber gefahren seid, so wie ich es auch zeitweise gemacht habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag und morgen berichten wir vom Zeitfahren.